Da gab der König Darius Auftrag, im Archiv, wo selbst man in Babel auch die Schätze niederzulegen pflegte, nachzuforschen, und es fand sich in der Burg zu Amita, das in der Provinz Medien liegt, eine Schriftrolle, in der stand folgendes: Denkwürdigkeit. Im ersten Jahre des Königs Cyrus erließ der König Cyrus folgenden Befehl: Der Tempel Gottes zu Jerusalem, dieser Tempel soll wieder aufgebaut werden, als eine Stätte, wo man Opfer bringt, und seine Fundamente sollen wieder Mauern tragen. Seine Höhe soll 60 Ellen betragen und seine Breite 60 Ellen. Der Schichten von Quadersteinen sollen 3 sein und eine Schicht von Gebälk, und die Kosten sollen aus dem königlichen Palaste bestritten werden. Dazu sollen auch die goldenen und silbernen Geräte des Tempels Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggeführt und nach Babel gebracht hat, zurückgegeben werden, dass jedes wieder in den Tempel zu Jerusalem an seinen Ort komme, und du sollst sie im Tempel Gottes niederlegen. So mögt ihr denn also, Tatnai, Statthalter des Gebiets jenseits des Stroms, und Starbosnai und ihre Genossen, die Afasescher, im Gebiete jenseits des Stroms, euch von dort fernhalten. Lasst die Arbeit an diesem Tempel Gottes gewähren, der Statthalter der Juden und die Vornehmen der Juden mögen diesen Tempel Gottes auf seiner früheren Stelle wieder aufbauen. Und von mir ist Befehl ergangen in Betreff dessen, was ihr diesen Vornehmen der Juden für den Bau dieses Tempels Gottes anweisen sollt. Und zwar sollen diesen Männern von den königlichen Einkünften aus den Steuern des Gebiets jenseits des Flusses die Kosten genau erstattet werden, ohne Versäumnis. Und was man nötig hat, sowohl junge Stiere als auch Widder und Lämmer zu Brandopfern für den Gott des Himmels, Weizen, Salz, Wein und Öl, soll ihnen nach der Angabe der Priester zu Jerusalem Tag für Tag ungeschmälert gegeben werden, damit sie dem Gotte des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Und von mir ist Befehl ergangen, dass, wenn irgendjemand diesen Erlass abändern sollte, ein Balken aus seinem Hause herausgerissen, und er an ihm gekreuzigt werden soll, sein Haus aber soll dieser halb zu einem Misthaufen gemacht werden. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze alle Könige und Völker, die etwa ihre Hand ausstrecken, um diesen Erlass abzuändern oder um diesen Tempel Gottes zu Jerusalem zu zerstören. Ich, Darius, habe Befehl gegeben, mit Sorgfalt werde er ausgeführt. Da verfuhren Tatnai, der Statthalter des Gebiets jenseits des Stroms, und Starbosnai und ihre Genossen sorgfältig nach dem Bescheid, den der König Darius in der angegebenen Weise gesandt hatte. Und die Vornehmen der Juden bauten und kamen vorwärts unter Beihilfe der Weissagung der Propheten Haggai und Zacharias, des Sohnes Iddos. Und so vollendeten sie den Bau infolge des Befehls des Gottes Israels und infolge des Befehls des Cyrus und des Darius und des Artasasta, des Königs von Persien. Es wurde aber dieser Tempel vollendet bis zum 3. Tage des Monats Adar, und zwar war es das 6. Jahr der Regierung des Königs Darius. Und die Israeliten, die Priester und die Leviten und die übrigen aus der Gefangenschaft zurückgekehrten, begingen die Einweihung dieses Tempels Gottes mit großer Freude. Und sie opferten zur Einweihung dieses Tempels Gottes 100 Stiere, 200 Widder, 400 Lämmer, und zum Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke, nach der Zahl der Stämme Israels. Und sie bestellten die Priester nach ihren Klassen und die Leviten nach ihren Abteilungen zum Dienste Gottes zu Jerusalem, gemäß der Vorschrift des Buches Moses. Und die aus der Gefangenschaft zurückgekehrten begingen das Passa am 14. des ersten Monats. Denn die Priester und die Leviten hatten sich insgesamt gereinigt, alle waren rein. Und so schlachteten sie das Passa für alle aus der Gefangenschaft zurückgekehrten und für ihre Brüder, die Priester, und für sich selbst. Da aßen es die Israeliten, die aus der Gefangenschaft heimgekehrt waren, und alle, die sich von der Unreinigkeit der heidnischen Bewohner des Landes zu ihnen abgesondert hatten, um Jahwe, den Gott Israels, zu suchen. Und so begingen sie das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage mit Freuden, denn Jahwe hatte ihnen Freude zuteil werden lassen, indem er ihnen das Herz des Königs von Assyrien zuwandte, so dass er sie bei den Arbeiten am Tempel Gottes, des Gottes Israels, unterstützte.